Das schlägt sich bereits in jenen frühen Beschreibungen nieder, die aus heutiger Perspektive klingen, als könnten sie schamanisches Geschehen beschreiben. Marco Polo, 1254 bis 1324 etwa, berichtete von seinen Reisen nach China von Heilern, die sich durch Singen und Tanzen in einen todesähnlichen Zustand versetzen, damit sich der Teufel ihrer bemächtigte. Dem englischen Reisenden Richard Johnson verdanken wir mehr als zwei Jahrhunderte später den ersten ausführlichen Augenzeugenbericht einer schamanischen Zeremonie aus der Zeit, als Sibirien noch nicht unter russischer Herrschaft stand. Auch Johnson benutzt noch nicht den Namen Schamane, sondern spricht von einem Priester, der am Neujahrstag des Jahres 1557 teuflische Riten ausführte. Sein Gesicht war verdeckt von einem aus Rippen und Zähnen von Fischen und wilden Tieren gebildeten Schleier. Er schlug die Trommel und begann zu singen. Es klang so, befand Johnson, wie man in England die Hunde zur Jagd rufe. Das Publikum fiel in den Wechselgesang ein, bis der Priester verrückt geworden zu sein schien und wie tot in sich zusammenfiel. Von Ähnlichem berichten auch Lapplandreisende ein Jahrhundert später. Die dazu verbreiteten Illustrationen zeigen trommelschlagende Samen. Als diese, Gestorbenen gleich, da niederliegen, bemächtigt sich ihrer ein gehörnter Dämon, der einem der Höllenbilder Hieronymus Boschs entsprungen sein könnte. Glaubten die das alle? Dass die weite Welt voller Teufel war? Die Historikerin Gloria Flaherty hat darauf hingewiesen, dass viele Reiseautoren sich gezwungen sahen, dem Teufelsnarrativ zu folgen. Ansonsten liefen sie Gefahr, ihre Werke auf dem Index der römischen Inquisition wiederzufinden, wenn sie denn überhaupt gedruckt, und die Autoren nicht als Ketzer verurteilt wurden. Wir befinden uns schließlich, und das ist elementar für die Geschichte des Schamanismus, im Zeitalter der brennenden Scheiterhaufen. Angebliche Hexen, Zauberer, Heretiker, aber auch Kräuter und Heilkundige wurden in Europa für Handlungen gefoltert und ermordet, die jenen, die wir mit Schamanismus assoziieren, nicht gänzlich fremd waren. Kurz gesagt, es handelt sich um einen bildgewaltigen Diskurs systematischer Verteufelung und Dämonisierung, der sich mit einer Lust am Exotischen, an ebenso spektakulären wie geheimnisvollen Fabelwesen vermischte. Befeuert wurde das durch die Medienrevolution des Buchdrucks. Flugblätter führten zu einer nie gekannten Bilderflut. Der erste mediale Massenmarkt der Weltgeschichte lechzte nur so nach Sensationen. Im Zeitalter der europäischen Expansion berauschten sich die Menschen an Monstern, Teufeln und Kuriositäten aus allen Winkeln der Welt.